Einen wunderschönen guten Tag. Die Leute, die mich bei YouTube abonniert haben, werden sich jetzt gerade wundern, dass schon wieder ein Livestream startet. Aber ich muss ein bisschen vorproduzieren für nächste Woche, weil ich unterwegs bin. Mein Name ist Oliver Gassner und es kommt erneut eine Podcast-Review, diesmal von einer sehr aktuellen Geschichte, nämlich was jetzt, der werktägliche Nachrichten. Podcast von Zeit Online. Das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Reihe, wo am Anfang, also die haben Nachrichtenschluss morgens um 5 und produzieren dann diesen Podcast. Und das ist eine sehr schöne Geschichte. Man kriegt so einen kleinen Nachrichtenüberblick beziehungsweise ein paar Themen des Tages, die die Redaktion eben besonders spannend findet, wie hier steht. Also jetzt zum Beispiel aktuell vom Freitag, also es ist ein werktäglicher Podcast von Montag bis Freitag. Und also es gibt immer erst einen Nachrichtenüberblick und dann oft ein kleines Interview zwischen eben den Podcast-Machern und einem der Zeitredakteure. Das finde ich eigentlich eine ganz tolle Geschichte, weil da dann schon auch ein bisschen mehr Kommentar noch durchscheint und mehr Background durchscheint. Natürlich sind die Artikel in der Zeit auch immer lang, aber die gibt es halt nicht so leicht auf die Ohren. Und also da wird immer sehr kontrovers dann auch, werden bestimmte Sachen beleuchtet und man ist mit dem Ding und zum Beispiel mit dem anderen Podcast, den ich in dieser Reihenfolge, in dieser Folge, in dieser Serie besprochen habe, What the Fuck Just Happened Today, mit den Trump News, also mit diesen beiden paar Nachrichten-Podcasts, ist man eigentlich verhältnismäßig gut über die weltpolitische Lage, was USA und was Deutschland angeht, informiert. Also, was jetzt der Nachrichten-Podcast von Zeit Online? Ich scroll mal hier noch weiter runter und lese den anderen ein bisschen vor, was hier so ist. Also über Hartz IV, Ägypten hat keine Wahl, sind sie schon noch montags müde, aber schon weltfreundlich. Also da geht es um die Krise in Katalonien einerseits und wahrscheinlich um die Zeitumstellung, wie die DDR Sportler vergiftet, wenn CEOs versuchen zu schweigen in Bezug auf Mark Zuckerberg und so weiter. Und es gibt hier auch noch einen Hintergrundbericht, ein Making of Demokratiefeinde im Bundestag. Da geht es also darum, dass 27 Mitarbeiter der AfD im Bundestag eindeutig rechtsradikal sind und so weiter und so fort. Also wirklich aktuelle Themen, toll beleuchtet. Die Podcast-Serie Was jetzt von Zeit Online, von Montag bis Freitag, geht das morgens immer irgendwann online und immer mit dem, wie gesagt, mit dem Nachrichtenstand von 5 Uhr morgens. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache, vor allem wenn man vielleicht keine Radionachrichten hört, aber zusätzlich zu nach, also ist so ein bisschen wie nach Radionachrichten und einem Hintergrund-Plugin. Also eine sehr, sehr schöne Serien-Podcast, den ich sehr gerne höre. Was jetzt von Zeit Online? Ich kann ihn herzlich empfehlen. Vielen Dank. Ich freue mich, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Ich freue mich, wenn ihr den YouTube-Kanal abonniert. Meine Pläne, den Podcast auch immer als Podcast zu machen, das irgendwie kriege ich. Es dauert ja eigentlich nicht lang, so ein Ding dann zu verpodcasten. Also den Audio-Track runterzuladen, wieder als Audio-Track hochzuladen. Also Video zu Audio umrummeln und so weiter, geht eigentlich nicht lange. Aber irgendwie schaffe ich es nicht. Vielleicht kommen dann irgendwann mal ganz, ganz viele Podcast-Folgen hintereinander. Ich hätte auch ganz, ganz, ganz gern Feedback zu dem Ton. Ich habe nämlich jetzt gerade ein anderes Mikrofon in Benutzung, also bei den letzten beiden. Ich würde mich freuen, wenn ihr das mal vielleicht mit einem früheren Podcast vergleicht und mir sagt, ob das besser ist oder ob ich es wieder so machen soll wie vorher. Ja, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich freue mich auch, wenn ihr auf das Glöckchen drückt, dann verpasst ihr keinen Livecast. Und ja, schwimmt nicht so weit raus, trinkt nicht so viel und möge der Saft mit euch sein. Bye, bye.